Top 5. Der amerikanische Schriftsteller Percy Walker wurde mal gefragt, warum die Südstaatenliteratur, also die Bücher von ihm oder William Faulkner, so viel besser seien als die übrige amerikanische Literatur. Worauf Walker nur ganz knapp sagte, "Cause we lost the war", weil wir eben verloren haben, den Bürgerkrieg. Die Konföderierten, also jene Staaten unterhalb der sogenannten Mason-Dixon-Linie im Südosten der USA, haben einen ganz eigenen Menschenschlag hervorgebracht. Rau, rüpelhaft, den Revolver immer nah am Gürtel. Das hat sich natürlich auch im Kino niedergeschlagen. Jeff Nichols ist so ein Südstaaten-Regisseur. Sein neuester Film Loving kommt nächste Woche in unsere Kinos. Hartwig Tegger nimmt sich diesen Kinostart zum Anlass für seine Top 5 der Südstaaten-Filme. Würden Sie jetzt den Film starten? Ja, Sir. Der Süden wird sich ändern. Weg mit dem alten spirituellen Hokuspokus, dem Aberglauben und der Rückständigkeit. Wir werden eine schöne neue Welt sehen. Und es kommt keinen Moment zu früh. Aber wenn die Zeit relativ ist, dann ist auch das Neue relativ, weil sich das Alte unauslöschbar in ihm verbirgt. Platz 5. Ich bin neugierig, was du jetzt mit mir vorhast, oh Herr. Noch eine Witwe? Die Nacht des Jägers von Charles Laughton, 1955. Wie viele sind es gewesen? 6? Oder war es 12? Anfang der 1930er Jahre, große Depression, irgendwo in den Südstaaten. Wahnsinn. Der Herr spricht jetzt zu mir. Wahnsinn wie religiöser Wahn. Da kam Gottes Stimme über uns. Frauenhass und Gier. Und nun sag, wo ist das Geld? Wie sie ihre psychopathologische Symbiose, eine des Horrors, eingehen. Kinder. Und zwar nicht nur bei dem von Robert Mitchum gespielten Wanderprediger und Frauenmörder, sondern auch bei den Bürgern dieser Kleinstadt im Süden, die den Prediger zunächst vergöttern und ihn dann lynchen wollen. Hängt ihn doch auf! Hängt ihn doch auf! Charles Laughtons dämonische Schattenspiele im Stil des deutschen Filmexpressionismus verstörten 1955 die Zuschauer, der Film floppte. Verstörend wirkt Charles Laughtons Masterpiece allerdings auch heute noch. Allein wenn die Kinder das Lied Hing, Hang, Häng, die Schlinge, die ist eng, singen, weil ja der Vater ihrer Klassenkameraden John und Pearl wegen Mordes gehängt worden ist. Mörderischer Süden. Platz 4. Monsters Ball von Mark Foster, 2001. Nicht weniger verstörend, aber ebenso faszinierend die Geschichte vom weißen Hank, der die Hinrichtungen in einem Staatsgefängnis im Süden der USA leitet, dann eine leidenschaftliche Affäre mit der Afroamerikanerin Letitia eingeht. Hank hat Letitias Mann hingerichtet. Die Abgründe der Pflicht, des Männlichkeitswahns, des Rassismus sowie Liebe, Lust und Tod entladen sich in Monsters Ball in einer intensiven Sexszene. Angesichts der Besessenheit durch die Gewalt und der gleichzeitigen puritanischen Zensur des Sexes im US-Kino wirkt der Akt zwischen Halle Berry und Billy Bob Thornton wie eine Befreiung. Leidenschaftlicher Süden. Platz 3. Oh Brother, Where Art Thou? Von Joel und Ethan Coen, 2000. Die Mississippi-Odyssee der Coen-Brüder. 1937, Weltwirtschaftskrise. Odysseus will zurück zu seiner Penelope. Doch dieser Ulysses Everett McGill, George Clooney, kann wohl kaum als großer Held durchgehen. Das Mississippi in Oh Brother, Where Art Thou ist bevölkert von Figuren, die aus der Odyssee von Homer zu stammen scheinen. Der Zyklop beispielsweise, der alte Seher, der bösartige Sheriff, der Ulysses so verfolgt wie Poseidon, einst den griechischen Namensvetter. Alle, die diese Welt bevölkern, sind ziemlich durchgeknallt. Doch ihr Wahnsinn wird bei den Coens durch den Blues, den Bluegrass und die Hillbilly-Musik rhythmisiert. Wunderbar musikalischer, durchgeknallter Süden. Platz 2. Mud von Jeff Nichols, 2012. Genieße den Fluss, mein Sohn, solange du noch auf ihm wohnst. Denn die Art zu leben wird bald vorbei sein. Der Fluss ist der, natürlich, Mississippi, an und auf dem Alice und sein bester Freund Neckbone leben. Zwei zeitgemäße Wiedergänger von Mark Twains Figuren, Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Auf der Insel im Fluss, das Boot im Baum, geiles Teil, finden sie das Boot und diesen Typen. Mud, nennt mich Mud. Coming-of-Age-Geschichte trifft auf Liebesmelodram, denn Mud, Matthew McConaughey, schafft es nicht, sich von Juniper zu trennen. Oder umgekehrt. Betörende Bilder von Mississippi-Flusslandschaften, in denen der Verlust der Jugend umso schmerzhafter wie lebendiger wirkt. Das Leben geht weiter. Melancholischer Süden. In der antiken Welt haben die Menschen schwere Steine auf die Gräber ihrer Toten gelegt. Platz 1. In the Electric Mist. Mord in Louisiana von Bertrand Tavernier, 2009. Damit die Seelen nicht wandern und die Lebenden belästigen konnten. Tommy Lee Jones als Bulle aus Louisiana, der Frauenmorde aufzuklären sucht, aber an die Grenzen der Realität stößt. Aber ich sollte bald lernen, dass die Toten am Rande unserer Wahrnehmung schweben können, mit der Dichte und der Leuchtkraft von Nebel. Durchbruch durch die Zeit, über 100 Jahre zurück, 1864, die Niederlage des Südens im Bürgerkrieg. Der Polizist trifft auf einen alten Südstaatengeneral auf seiner Veranda. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass ich hier bin. Gespenst, Geist, Südstaaten, Gegenwart, Vergangenheit, Spiegelungen, deren Konturen wie im Nebel verschwimmen. In The Electric Mist nimmt uns gefangen in dieser Hitze, dieser tropischen Luftfeuchtigkeit mit diesen zu offenen Durchgängen zwischen Realität und dem Jenseits davon. Mythischer Süden.